Die Ewigkeit rückte immer näher, schon bald unser Heiland erscheint. Komm, Sünder, drum länger nicht zögre, die Gnadenzeit schnell dir entheilt. Die Menschheit, sie taumelt im Dunkeln, der Unglaube macht sich breit. Im Herzen mir eines nur funkelt, o sagt mir, wann ist es so weit? Ach wann, ach wann, o sage es Herr uns, ach wann, wann werden verklärt würdig sehen und hören in Herrlichkeit dich? Weit weg von dem sündlichen Brausen, wann schauen wir von Angesicht dich? Es seufzt unser Herze und sehnt sich, bei dir, um mein Heiland zu sein. Im himmlischen herrlichen Lichte, von Sünden und Flecken ganz rein. Wir können es selber nicht schaffen, drum bitten um Hilfe wir dich. Und immer aufs Neu steht die Frage, wann schauen wir von Angesicht dich? Ach wann, ach wann, o sage es Herr uns, ach wann, wann werden verklärt würdig sehen und hören in Herrlichkeit dich? Weit weg von dem sündlichen Brausen, wann schauen wir von Angesicht dich? Sag, trägst du im Herzen Verlangen, den Heiland zu schauen im Licht? Hast du wohl doch nicht es vernommen, das Sehnen der Heiligen in dir? Wenn du nicht den Heiland erkennest, dann wird er dein Richter einst sein. O möge dir ernstlich brennen die Frage, wann wird es wohl sein? Ach wann, ach wann, wo sage es Herr uns, ach wann, wann werden verklärt wir dich sehen und hören in Herrlichkeit dich? Weit weg von dem sündlichen Brausen, wann schauen wir von Angesicht dich?